glücklich sein. Sie haben keinen Freund und kein Zuhaus. Und wenn sie schlafen gehen, dann wacht die Sehnsucht auf und läuft in vielen Träumen schon voraus. Und morgen, da wird alles besser sein. So denken sie und schlafen endlich ein. Wie schön ich es doch hab, ich war noch keinen Augenblick allein. Ein bisschen Liebe, ein bisschen Wärme, das wär ein wunderschöner Anfang, um meinen neuen Weg zu gehen. Ein bisschen Liebe, ein bisschen Wärme, ein bisschen freundlich sein und lachen. So viele Sprachen hat die Welt, Vater hat mir oft erzählt, da sprechen manche und du verstehst kein Wort. Oft reicht ein kleiner Wink, ein freundlich lieber Gruß, kann manchmal eine Brücke sein.